Abschnitt 8 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eine persische Erzählung. Rasend am Altar des Feuers Ormuzd Priester war geworden. Aber als der Morgen helle Gülden aus dem Osten blickte, kehrte Ruh in seine Seele. Laut rief er dem Opferknaben: »Siehe, wie der Morgen pranget, Licht hat endlich ob gesieget, siegend werden nie zur Erde wieder sich die Schatten senken.« Trosterfüllet sprach's der Alte, kniete nieder am Altare, betend auf zum Gott des Lichtes, preisend ihn des frohen Sieges, angetan in hellen Kleidern 12 der Stunden täglich feiern. Aber als die 12 im Weste trübe sich begann zu färben, leis verklomm im Abendstrahle, Ormuzd Priester ward da stille. Sorgend blickt er auf zum Himmel, forschend, was die Zeit gebäre. Dunkel kam herangeschritten, zagend streift es blass und ängstlich. Mutig ward's dann, dehnt sich mächtig, wuchs und deckt mit Riesengliedern siegreich bald die niedren Täler, reiht sich um den Stern des Tages, drängt ihn hastig hin zum Weste. Ormuzd Priester rief der Sonne, tapfer sich im Kampf zu zeigen, heftig rief er, Wahnsinn betend, aber das Gestirn des Lichtes bettet sich im Westen stille. Rasend, zitternd saß der Alte, raffte sich empor vom Boden, eilte nach dem nahen Meere. Glänzend aus der Flutenspiegel Luna kam heraufgeschritten, feucht ihr Haar vom Meer noch träufelnd, taube glänzet ihre Wange, blickte sie zur Erde nieder. Da ergrimmte Ormuzd Priester, nahm den Bogen, nahm die Pfeile, eilte zu des Felsengipfel, achtet nicht der schroffen Höhe, drunten nicht des Meeres Brausen, nimmt der Pfeile schärfsten, zielet hoch zum Mond, dem Herz der Nächte. Schwirrend reißt ihn da die Sehne seines Bogens hin zur Tiefe. Sterbend büßt er sein Erkühnen. Mitleidsvoll Imitra lächelt. Aber gütig nimmt das Dunkel auf in seinem heil'gen Schoße freundlich den verirrten Kranken, dass im Arm der Mitternächte schweren Wahnsinns er genese. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Alice Stein.